Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 22, 2018, Episode 572, Datenschutz-GAU. Ich probiere gerade ein neues Konzept für die Netcasts aus. Und das Problem ist ja, am Wochenanfang, also Montag, ja, wird alles aufgenommen. Ja, und da hat man dann zwar einen schönen, kompletten Block von einer Stunde, anderthalb, manchmal einfach viel zu lang, ja. Aber es fehlt ganz einfach dann an Material. Ja. Das ist auch der Grund, warum so wenig Videoaufnahmen vorhanden sind. Obwohl ja eigentlich das Ziel war, mehr Videoaufnahmen reinzubringen. Ja. Wird momentan eher wieder weniger. Das kommt einfach daher, weil das lässt sich nicht alles an einem Tag machen. Ja. Und so bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, ich splitte das auf. Ich mache die einzelnen Beiträge, wenn sie anfallen. Ja? Dann kann ich auch ein bisschen direkter darüber sprechen. Ja? Also frisch, wenn ich was sehe. Und ja. Es ist ein Test. Ja? Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Es kann sein, dass dann am Schluss sogar noch wesentlich mehr Zeit gebraucht wird, dann wäre das Konzept natürlich zumindest mal für mich nicht ganz so gut. Ne? Aber ich hoffe, ihr könnt auch einen Nutzen draus ziehen, denn das bedeutet, dass es möglicherweise auch mehr Beiträge separat gibt auf YouTube und die ihr schon im Vorfeld auch mal anschauen könnt. Themen zum Beispiel, die dann eben einzeln drin sind und nicht innerhalb einer eineinhalb Stunden Sendung oder so. Ja. Eigentlich soll es ja eine Stunde für den Uncast, eine halbe Stunde für die Rios-Wochensicht sein. Ne? Ja, also ich mache einfach mal den Test und mal sehen, wie das aussieht. Die Audioqualität ist natürlich dann entsprechend schlechter bei diesen Beiträgen, die dann zum Beispiel als Video gemacht wurden. Das bitte ich zu entschuldigen, das lässt sich halt leider nicht anders machen, ohne riesigen Aufwand. Ich denke, die Vorteile überwiegen da. Ja, und naja, gucken wir, wie das aussieht. Außerdem gibt es noch eine andere Möglichkeit. Und zwar die Audioaufnahmen. Ja, genau, die Audioaufnahmen. Denn dafür habe ich ein spezielles Recording-Programm auf dem Smartphone und da ist die Tonqualität wesentlich besser als bei der Videoaufnahme. Eigentlich eine Schande, die Videoaufnahme müsste oder könnte eine genauso gute Tonaufzeichnung haben wie die in diesem Programm, aber das ist wohl bei den App-Programmierern für diese Kamera-App eben nicht die höchste Priorität und so kommt es eben zustande, dass nicht die höchstmögliche Qualität genutzt wird. Sehr, sehr schade, dass es geht, beweist eben dieses Programm. Ich bin übrigens auch sehr überrascht von der Tonqualität, die das ganz normale Mikro vom Google Pixel hier aufnimmt, ja, wenn man das mal da vergleicht. Ne? Aber wie auch immer, die Audioaufnahmen separat, die kann ich dann natürlich auch über die Woche über machen, sofort, wenn Themen anfallen. Und ich denke, das wird auch das überwiegende, der überwiegende Teil natürlich wieder sein, die Audioaufnahmen. Ja, obwohl ich probiere, immer wieder mehr Videoaufnahmen reinzubringen. Es ist eben eine ziemlich langwierige Sache mit dem Equipment, das ich eben auch zur Verfügung habe. Aber ich bleibe positiv gestimmt und warten einfach mal, wie sich das entwickelt. Und vielleicht gefällt es euch ja auch sehr gut. Und da wäre ich dann natürlich auch sehr froh. Und mal gucken, wie das beim Arbeitsaufwand aussieht. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, ich brauche einen Editor, der alles macht, schneidet, veröffentlicht und so weiter. Ja. Und ich will nur noch die Sendung machen. Ja, so schön wäre das doch. Naja. Tja, die DSGVO stört mal wieder das Bloggen. Ja, so sieht's aus. Mit ziemlicher Unsicherheit startet das ganze Jahr und ja, die Experten sind sich da nicht einig. So die Empfehlungen oder die Aussagen gehen von, wie zum Beispiel bei den Politikern, es wird sich überhaupt gar nichts ändern, ja, bis zu, man kann noch nicht mal mehr, man kann gar nichts mehr machen, ja, ohne dass man schon mit einem Bein im Knast steht, ja. Ja, Folge von dem Ganzen ist, ich habe, und das tut mir wirklich sehr, sehr leid, weil wir ja erst vor kurzem das mit der Community auf den, so also Richtung Blogs gedrückt haben, aber ich musste die Kommentarfunktionen deswegen in allen meinen Blogs, inklusive dem Uncast auch und der Rios Wochensicht natürlich, abschalten wieder. Denn es ist vollkommen unklar, welche Voraussetzungen momentan von Bloggern notwendig sind, welche Belehrungen gemacht werden müssen, welche Mechanismen eingebaut werden müssen, damit sowas wie ein Kommentar überhaupt noch möglich ist. Denn damit werden ja deutlich Daten gespeichert, ja, und die rechtliche Situation ist eben ziemlich unklar, so lange bis eben das vor Gericht geklärt ist. Das kann übrigens auch bis zu einigen Jahren dauern, bis man da vielleicht mal eine Rechtssicherheit bekommt. Ja, es könnte auch eventuell schneller gehen. Das kommt darauf an, was jetzt am Anfang eben passiert und vor allem auch, wie die Fälle dann abgearbeitet werden. Aber auf jeden Fall, ja, sieht das Ganze nicht sehr rosig aus. Das muss man ganz klar sagen. Und das zählt auch für die Werbeeinblendungen. Ja. Auch die habe ich auf allen Blogs, Webseiten abgeschaltet erstmal, weil es auch hier vollkommen, ja, sagen wir mal, unklar ist. Ich habe zwar ehrlich gesagt wegen der Werbeeinblendung weniger Bedenken als bei den Kommentaren, weil die Werbeeinblendungen ja von Google gemacht werden. Sollte das Gesetz eigentlich nicht so Firmen wie Google und Facebook in die Schranken weisen? Tja, es war mal wieder ein Schuss in den Ofen, ne? Denn die haben die rechtlichen und technischen Möglichkeiten, den Leuten eine jetzt rechtlich ja, rechtliche Form anzubinden oder eine Form von Werbung anzubieten, die ihm dann mit diesem Recht übereinstimmt. Die haben die Leute dazu, um das herauszufinden und zu beurteilen und dann unter Umständen auch, ja, hier zumindest mal einen gewissen Rückhalt zu geben. Ja? Deswegen heißt auch, da sind sich fast alle Experten einig, bei Social Media Systemen, ja, wie eben Facebook, ja, da kann man ganz normal weiter seine Sachen veröffentlichen, ja? Während es bei den Bloggern da hier schon ein bisschen schwieriger wird. Ja? Da ist man nämlich auch zum Beispiel für die Kommentare ist man ja nicht selbst verantwortlich, sondern eigentlich Facebook ist verantwortlich dafür. Ja? Bei einem eigenen Blog ist man selbst für die Kommentare verantwortlich oder zumindest man trägt eine große Mitverantwortung. Also das ist ganz, ganz doof und macht eigentlich genau das Umgekehrte, was da eigentlich gemacht werden soll. Jetzt werden diesen Firmen eben noch mehr Leute in den Rachen geschoben. Also hier, wenn ich jetzt meine ganzen Blogs und Feeds und so weiter über Facebook laufen lassen würde, hätte ich das überhaupt gar kein Problem. Könnte einfach so weitermachen, wie bisher, ohne mich darum zu kümmern. Ja, so sieht's aus. Sehr, sehr schlecht. Wie gesagt, bei der Werbung, möglicherweise wird die relativ schnell wieder zurückkommen. Das wird sich dann zeigen. Auch hier muss ich warten, bis eben die Experten dann letztendlich durch vielleicht erste Gerichtsentscheidung die Rechtssicherheit von AdSense beispielsweise ja, erkennen. Und man sieht ja dann auch nach dem 25. Mai, was Google für Mechanismen einführt, um zum Beispiel das Zustimmen der Nutzer zum Zeigen von personalisierter Werbung zu bringen, ja, also was die für Tools haben und ob das von der Beurteilung her rechtlich okay ist. Wird man dann sehen, aber im Moment ist mir das alles viel zu heikel, das kann ich nicht machen. Vielen Dank auch an die sogenannten A-Blogger und die selbsternannten Leitfiguren der Digital Natives oder auch Netizens genannt, ja, mit euren Daten, mit euren paranoiden Wahnvorstellungen wegen allem, was mit Datensammlung zu tun haben, kommen solche Ungesetze, ja, auf die Bahn. Und ihr habt gut reden, ihr habt ja die Verbindung zu der Community. Wenn euch so ein Abmahnanwalt, ja, ans Bein pisst, habt ihr gleich hier eine ganze tolle Armee von Aktivisten auf eurer Seite, ja. Und habt unter Umständen auch schon eure Anwälte bereitstehen, ne? Aber die viele tausende kleine Blogger, die können sich weder Anwalt leisten, noch interessiert ist die Community in Furz, wenn die ein Abmahnschreiben bekommen, ja, und stehen somit allein da. Und was das heißt, das wisst ihr ja, ne? Oder wollt ihr es vielleicht nicht wissen? Ich weiß nicht. In der Regel heißt es bezahlen, weil man es sich nicht leisten kann, dagegen rechtlich vorzugehen. Vor allem, wenn es so unsicher ist wie jetzt. Vielen Dank, ihr habt mal wieder wegen euren Dinosaurier-Vorstellungen von Datenschutz, ja, wieder eine ganze Branche in die Ecke gedrängt. Aber wisst ihr, es ist ja schon immer so gewesen, ja. Einige wenige große, ja, unterdrücken die kleinen. Vielleicht wissen sie es gar nicht, vielleicht wollen sie es auch nicht wissen. Aber ist ja cool für euch, ne? Ihr habt dann mit eurer Position weiter gefestigt. Gefahr von den kleinen Bloggern braucht ihr gar nicht mehr zu erwarten, ja, dass die euch Leser wegnehmen. Denn die haben es immer, immer schwieriger, einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Vielen Dank. Ja, da waren wohl einige geschockt, als Sony auf einmal bekannt gab, dass sich die Lebensdauer der PS4 jetzt dem Ende neigt. Ganz genau, die Ära der PS4 PlayStation ist wohl bald zu Ende. Naja, bald ist relativ. Klar ist, Konsole ist ja schon, glaube etwas über 5 Jahre auf dem Markt. Das ist eine unglaublich lange Zeit für ein elektronisches Produkt. Von daher war es ja abzusehen, ja, dass da auch dann irgendwann der Nachfolger kommt. Wann der kommt, ist dann aber noch nicht sicher. Nur Sony hat jetzt offen gesagt, bei einem Interview mit dem Wall Street Journal, dass eben sich die PS4 jetzt in der letzten Phase der Lebensdauer befindet. Es wird allerdings eine Einschränkung, beziehungsweise es wird darauf hingewiesen, dass dann ein langsames Übergehen für die Zeit bis zum März 2021 stattfindet. Was das heißt, diese kryptische Aussage, weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine, bis März 2021 sind es fast noch 3 Jahre, ja. Und ich hoffe mal, dass es nicht so lange dauert, bis eine PlayStation 5 rauskommt. Ansonsten verliert nämlich Sony garantiert seine Marktführerschaft. Denn also das wäre ein bisschen zu lang, dann wäre die Konsole etwas über 8 Jahre auf dem Markt. Das ist meiner Meinung nach viel zu lange. Und deswegen denke ich, dass vielleicht doch schon vorher damit zu rechnen ist, um man vielleicht eher darauf abzielt, dass dann es nichts mehr Neues geben wird für die PS4. Ja. Das würde wiederum bedeuten, dass wir vielleicht sogar schon am Ende dieses Jahres vielleicht schon etwas Näheres über die PlayStation 5 erfahren. Dennoch, das sind Spekulationen, aber klar ist, die PS4 kommt jetzt langsam ans Ende der Zeit, dass das jetzt offiziell gesagt wird, ist natürlich auch ein klarer Hinweis von Sony. Ja, angesichts diesem Datenschutz-GAU waren natürlich viele wie gelähmt, auch ich, ja, klar. Es ist ja nicht so, dass es von heute auf morgen kam, aber irgendwie hat man doch gehofft, dass dieser Wahnsinn nicht stattfindet. Aber ich muss ganz klar sagen, die Benutzer sehen das momentan sehr, sehr positiv, die Konsumenten also. Jeder, der einen Blog hat, wird es wahrscheinlich nicht so sehen. Naja, wenige vielleicht. Aber naja. Die US-News-Seiten haben ja, teilweise waren sogar große Namen darunter, die haben tatsächlich für Europa den Zugang gesperrt. Konnte man nicht mehr aufrufen als europäischer Benutzer, zum Beispiel New York Daily News, Chicago Tribune, LA Times und so weiter. Insgesamt 46 tägliche Nachrichtenjournale alleine von Lee Enterprises wurden gesperrt für den Zugang aus der EU. Das ist schon ziemlich heftig, da sieht man mal, was man da losgetreten hat. Ganz klar, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, nur ist ganz klar, das Problem ist, dass nur die Großen sich leisten können, das vor Gericht feststellen zu lassen, was denn jetzt eigentlich noch geht und was nicht, bis da eben jetzt letztendlich Entscheidungen getroffen wird. Das kann noch Jahre dauern, bis wieder einigermaßen Rechtssicherheit herrscht, und das ist ja absoluter Irrsinn, was da momentan los ist. Entsprechend mau sind eben auch die News ausgefallen, ja, also ich weiß nicht, es war das Thema eigentlich schlechthin. Das Einzige, was vielleicht noch interessant war, weil wir schon von Medien, großen Medien und so weiter sprechen, ja, war das, was Tesla-Chef Elon Musk gemacht hat. Der hat nämlich sich endlich mal getraut, das finde ich ganz, ganz gut, ja, und hat die großen Medienunternehmen scharf angegriffen. Und ich finde, er hat da recht, ganz klar. Und ich finde es gut, dass es auch so ein Genie wie Elon Musk mal klar und deutlich sagt und nicht nur so der polternde Trump, ja. Denn es ist tatsächlich so, dass die großen Medien mittlerweile nur noch einen Haufen voreingenommener, in der eigenen Richtung festgesetzten Haufen Schreiberlinge sind, ja. Nein, das ist zu persönlich. Die Schreiberlinge sind es nicht. Die liefern ihre Stories ab. Die werden nur nicht gepublished mehr von den Verlegern. Das ist ja das Problem, ja. Und irgendwann, wenn man dann eben als Schreiberling, ja, nicht das abliefert, was der Publisher gerne hätte, und es wird nichts veröffentlicht, dann hat man ein Problem. Was macht man? Man schreibt also Artikel, die auch Chance haben, auch in dem Blatt veröffentlicht zu werden. Seht ihr, wo das hinführt? Die Presse schafft sich selbst ab. Durch die Vorhersagen und durch die Vorgaben der Verleger, wie denn die korrekte Meinung des Blattes auszusehen hat. Ja, genau. Man sagt ja immer so, man versucht das ja immer auf die Journalisten selbst zu schieben. Eigentlich kann man das ja so nicht machen. Ja. Das Problem ist, dass eben die großen Medienhäuser vorgeben, ja, und da müssen die Angestellten danach schreiben. Ja. Und auch wenn man unabhängiger Freiberufler ist, bringt das nicht viel, wenn die Stories nicht gekauft werden. Ja, was soll man denn machen? Und dann schreibt man halt mal eine Story über das, was eben gerade so verlegt werden soll, ja, und dann wird es auch gemacht. Ne? Also, wenn man jetzt einen Bericht schreibt über unbedingt über Wahrheiten, ja, die eben nicht gern gesehen werden von bestimmten Medienhäusern, dann nützt einem das gar nichts. Wo will man das publishen? Dann macht man das im Internet und dann gehört man auf einmal zu diesen ominösen Bloggern oder was weiß ich, ne, die ja sowieso nur Fake News verbreiten, ne, und schon sitzt man auf der Fake News Liste. Also sind alles schön brav, goldig, ja, und schreiben schön das, was eben gewünscht wird, und oftmals gibt man das dann auch nicht zu, sonst müsste man ja quasi sich selbst eingestehen, dass man eben nicht mehr ein richtiger Journalist ist, sondern man schreibt nur noch im Auftrag Stories. Und Elon Musk freut mich deswegen, weil er eben nicht in dieses Schema F reinpasst, wie es gerne dargestellt wird. Ja? Ich meine, wer bei uns Lügenpresse sagt, der ist ja sowieso schon rechts. Ne? Und ungeachtet der Tatsache, dass es eben, es ist Fakt, dass es viele unseriöse Medien, auch große unseriöse Medien gibt. Das hat man früher gewusst, das war früher Allgemeinbildung eigentlich, ja. Ich sag's immer wieder gerne, ne, wenn ich es auch nicht direkt sagen darf, ja, ich habe Angst, dass ich die Anwälte auf den Hals gehetzt kriegt, aber es gibt ein großes deutsches Blatt, ja, bei dem wusste man früher, das haben schon die Lehrer in der Schule den Kindern beigebracht, da dürft nicht alles glauben, was in dieser Zeitung steht. Ja, und das war auch offensichtlich, ja, weil die Zeitung lebt eben durch Skandale, durch große Dinge, da wird immer ein bisschen übertrieben, manchmal wird auch was erfunden, ja, manchmal stimmt es auch. Es ist jetzt Gefahr, ja, alles vermischt. Und heutzutage darf man es nicht mehr sagen, dass da Lügen drinstehen. Alles, was in den großen Massenmedien drinsteht, das muss stimmen, ja, das ist ganz klar. Es stimmt alles ausnahmslos, ja. Hitler-Tagebücher, ja. Die würden heute wahrscheinlich gar nicht mehr hinterfragt werden, ob die echt sind oder nicht. Ne? Ja, so ist es. Na egal, zurück zum Thema. Also Elon Musk hat jedenfalls hier einen Rundumschlag gemacht, ja, und hat auch eben diese Medien kritisiert, weil sie lügen, ja, und die Leute in das Licht führen. Es ging darum, natürlich, was anders interessiert, natürlich auch nicht, über die Berichterstattung zu der Firma. Und ich muss da ganz klar sagen, da muss ich ihm absolut recht geben, was hier und auch in den USA momentan abläuft mit Berichterstattung über Tesla beispielsweise, das ist jenseits von Gut und Böse. Ein Schelm, wer dabei denkt, dass vielleicht da noch andere große Lobbyisten daran beteiligt sind, dass es so ist. Ne? Ich meine, nur die alte Dinosaurier-Automobilindustrie, die gerade mit dem Diesel die Felle wegschwimmen, ja, und da ist so ein Elektroauto natürlich das Böse, ne? Das absolut Böse. Ja? Und da muss man was dagegen unternehmen, ne? Kann ja nicht sein. Ja? Ob es was nützt, weiß ich nicht. Die Diesel sind tot, ganz klar. Diesel ist tot. Wer heute noch einen Diesel kauft, ist unverantwortlich und fällt auf die Lügen auch dieser Automobilhersteller ein, die tatsächlich diese Lüge behaupten, unterstrichen noch von der Kanzlerin, ja, dass man die CO2-Ziele nicht einhalten könnte, wenn man keine Diesel kauft. Dazu möchte ich dann nur sagen, man könnte die CO2-Werte nicht einhalten, wenn man diese Dinosaurier-Diesel nicht kaufen würde, sondern die Dinosaurier-Benziner, die unsere Firmen noch anbieten. Ja, wenn man dann auf andere Firmen guckt, da geht's auf einmal. Ja, ich hau mit meinem Hybrid-Benziner jeden Diesel weg von der Straße, was CO2 betrifft, und zwar unendlich viel. Es ist übrigens ein Märchen, dass Diesel mehr weniger CO2 verbrauchen wird. Das ist absolut nicht der Fall, wenn man die Energieausbeute mit diesen Treibstoffen übereinstimmt. Und wenn man dann noch berücksichtigt, wie Diesel hergestellt wird und wie Benzin hergestellt wird, dann kommt man schnell darauf, dass eben Diesel wesentlich mehr CO2 produziert, insgesamt gesehen, als Benzin, selbst mit einem 0815 Dinosaurier Diesel von Marken, dessen Namen ich hier noch nicht mal mehr erwähnen würde, weil ich mich schäme, in dem gleichen Land zu leben, in dem diese Autos hergestellt werden. Ja, so sieht's aus. Wow. Das ist hart, aber so ist es, ja. Ich sag nur Nihon Daisuki, ja, wenn's diese nicht schaffen, dann muss man eben woanders dahin gehen. Umwelt geht vor, sorry. Jahrzehntelang haben diese Firmen gemauert und haben probiert, bei uns etwas auf dem Markt zu etablieren, erfolgreich zu etablieren, ja, mit Werbung, Power, Rasen, ja, und so weiter, finde ich unmöglich, das geht überhaupt nicht so, diese Werbung, die muss auch aufhören, Richtung Sport bezogen, wir sind hier auf der Straße, da fährt man von Punkt A nach Punkt B. Und es ist hier keine Rennpiste. Ja? Und solange es den Leuten eingetrichtert wird, dass das Rasen cool ist und dass man unbedingt 400 PS braucht, um auf die Arbeit morgens zu fahren, ja, und rücksichtslos alle anderen Verkehrsteilnehmer wegzudrängen, weil man ja 400 PS unbedingt ausfahren will, so lange, muss ich sagen, muss man dann eben auch als verantwortungsvoller Mensch Konsequenzen ziehen und diese Hersteller meiden, ganz einfach. Und wie gesagt, jahrelang wurde probiert, Diesel bei uns zu etablieren, um die Konkurrenz aus Fernost, die besser und günstiger war, ja, und sparsamer war, damals schon, ja, und mehr Extras bot, um diese fernzuhalten von dem eigenen Markt. Ja, mit Schützenhilfe von Regierung hat es auch geklappt. Ja, und jetzt bricht langsam das Standbein weg. Ja, und weil man jahrelang, jahrzehntelang hier gedacht hat, es geht immer so weiter, ja, deswegen ist jetzt großes Jammern angesagt. Tut mir leid, ich habe keine, aber auch nicht noch nicht mal das geringste Mitleid mit diesen Firmen. Ja. Es tut mir nur leid um die Mitarbeiter, aber vielleicht finden die bei vernünftigen Firmen dann Arbeit, ja, vielleicht von Firmen, die dann eben expandieren wieder, auch nach Deutschland, ja, die wollen gutes Know-how haben, ja, von den Mitarbeitern, ja, aber diese Dinosaurier-Mentalität, die es hier gilt, die ist nicht mehr geeignet, nicht mehr global und auch nicht mehr lokal, ja, das ist vorbei, so. Und je weiter man sich hier dran festhält, ja, desto tiefer kommt man in die Krise. Das ist die Realität. Wie auch immer, jedenfalls, die Presse berichtet absolut unfair über Tesla. Ja. Es ist einfach unfassbar, wenn ich das sehe. Bei jeder Unfall mit einem Tesla wird aufgebauscht, kommt sofort in die Medien. Ja. Wenn man das mal umsetzen würde auf andere Marken, ja, das wäre der absolute Wahnsinn. Also es ist vollkommen ungerechtfertigt und unfair, diese Berichterstattung über Tesla. Da spielen halt eben das auch so ein Selbstläufer in den Medien natürlich rein, ja. Ist ja nicht so, dass jeder Beitrag irgendwie gesponsert wird von irgendeiner Firma oder so. Ja, könnte man zwar meinen, ist aber nicht so, sondern das ist wieder so ein Selbstläufer. Ja, man hat einfach ein großes Thema etabliert und möchte jetzt weitere Berichte in diesem Thema schreiben, weil man da hofft, dass die Leser dann die Blätter auch kaufen, ja, die Machwerke auch kaufen, wenn da so viel Skandal von diesem Thema, das gerade halt in ist. Dabei hat es die Presse selbst in gemacht, ja. Es ist unfassbar. Es ist so, wie wenn irgendwo ein Flugzeug abstürzt, ja, dann kommen wochenlang Berichte von jedem kleinen Vorfall, ja. Was weiß ich, ein Fahrwerk, ja, das vielleicht mal kurz geklemmt hat, ja. Oder Flugzeuge, die umgeleitet werden muss, alles kommt dann alles in die Presse, wochenlang, monatelang, bis sich das erstmal wieder beruhigt, ja, und man reitet dann immer wieder drauf rum. Vorher hat es überhaupt keinen interessiert, dass jemand eine Bruchlandung gemacht hat mit dem Flugzeug irgendwo auf irgendeinem, was weiß ich, kleinen Flughafen oder sowas, ja. Aber nach dem Flugzeugabsturz ist jede falsche Funkmeldung vom Piloten schon ein Skandal. Und ich glaube, das spürt jetzt eben auch Elon Musk von Tesla. Und ich finde, da ist er auch auf dem richtigen Weg. Und wie gesagt, ich finde es gut, dass so jemand, ein Vordenker, ein jemand, der progressiv auf neue Technologien hinzugeht, also ein zukunftsorientierter Mensch, ein Genie, ja, da sind sich wohl alle einig, dass der dann auch sagt, so geht das nicht mehr und sich auch dahingegen äußert. Ja. Und hat auch gesagt, dass er vorhat, eine Seite zu machen, wo öffentlich abgestimmt werden kann, ja, Nein, Entschuldigung, Moment, dass eine Seite kreiert wird, ja, bei der man öffentlich auch Artikel bewerten kann, ja, und auch die Vertrauenswürdigkeit, ja, per Punktzahl, ja, für jeden Journalist, Editor und Publisher, ja, festgelegt werden kann. So könnten dann nämlich die Lügenbolde leicht unterschieden werden, ja, von denen, die wirklich seriös und vernünftig auch schreiben. Die Umfrage dazu, ob er sowas machen soll, kam über Twitter und 88% von 681.000 Votes, ja, haben gesagt, 88%, ja, das wäre gut. Ja? Super, oder? Nun denn, was soll man tun? Ich habe noch was anderes passend zum Datenschutz-GAU jedenfalls, ja, ein lustiges Video gefunden. Die Datenschutzparanoia hat endgültig gewonnen. Ja. Kurzes Video zum Angucken. Soll ein lustiges Video der Woche werden, ja, oder sein. Aber bei manchen Sachen muss man sagen, die haben sich schon erfüllt irgendwie. Mhm. Tja. Damit sind wir am Ende für diese Ausgabe von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt, nur her damit. Auf YouTube im Videobeitrag und im Diskussionsforum auf dem Channel, da könnt ihr das hinterlassen. Wieder ganz aktuell, nur dort wegen der Datenschutzgrundverordnung. Ja? Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.